Surrender is all that I have. Und ihr seid live dabei beim heutigen 4-Stunden-Tiesto-Special. Ja, und da heute Feiertag ist, gar nicht so viel Werbung. Nein. Das heißt, gar nicht so nervige Breaks zwischendrin. Nur viermal in diesen 4 Stunden heute irgendwie. Ja. Das heißt, erste Werbung irgendwie um 20 nach 9 und dann ein paar Mal hintereinander und dann ist wieder Feierabend. Ja, umso mehr Zeit für Tiesto. Genau, auch nachher Tiesto in den Mix, nur mit einer Unterbrechung. Ja. Nein, es sind zwei, ich war gelogen. Ja. Aber trotzdem müsste mal was anderes. Ja. Ja, was läuft da gerade im Hintergrund? Ein Titel vom letzten Tiesto-Album, Dallas 4PM. Ja. Ja. Ganz coole Nummer, sehr groovig. Auch einer von den wenigen Tracks vom Album, irgendwie, der nicht released worden ist als Single. Ja, fast alles andere waren ja Singles. Genau. Finde auch richtig geil, die Nummer. Finde ich schon krass, wenn du guckst, was er so auf seinem Album drauf hat. Was für Bretter da eigentlich sind. Und dann guckst mal dein Plattencase durch und wie viele Nummern hast du immer noch im Set. Das gibt's gar nicht. Ja. Ja. Generell auch. Du hast eben auch gesagt, die Openfold hast du bis heute noch. Ist immer noch in meinem Primetime-Set bei jedem Booking. Ja. Ja, spiele ich immer noch. So ist bei mir mit Tiesto Leaf Industry. Ja. Werden wir auch noch spielen, sicherlich. Genau. Im Laufe des Tages, des Abends, jo. Wie auch immer. Was mich interessieren würde, ist, welche von diesen 10.000 Tiesto-Produktionen, egal ob Single oder Album-Track oder Remix, hat euch denn am besten gefallen? Würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Schickt uns einfach eine E-Mail, wobei E-Mail ist blöd. Tragt euch einfach bei mir ins Gästebuch ein auf www.pierdemar.com und postet, was euer Favorite ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren, dich sicherlich auch. Ja. Dann tu das. Auf derselben Seite gibt es auch die Playlist. Alles, was wir bisher gespielt haben und was noch kommen wird, immer titelaktuell zum Nachlesen. Für euch in den Mix, DJ Shah versus Pierdemar heute Abend. Das heißt, wir spielen nicht hintereinander wie sonst immer, sondern spielen einfach querbeet, wie wir gerade Lust haben. Spielen mal voreinander. Wie voreinander. Wortspiel oder was? Konkret Wortspiel. Wortspiel. Breathe. Deep with me, deep with me. Live Melomania Deluxe. swirls in my eyes, and days are far from rosy now. And if I ask for the sky, will you still shelter me when the sky moves? Deluxe. Ja, auch das eine von vielen, vielen sehr, sehr geilen Tiesto-Singles. Ja, Urban Train. Und nachher spielen wir noch natürlich die B-Seite, war eine Doppel-A-Seite mit Urban Train und Flight 643. Genau, jetzt kurz Werbung und danach wahrscheinlich die Platte, mit der Tiesto weltweit richtig, richtig berühmt wurde. Ja. Ja, die Platte war es wahrscheinlich damals. Eine der beliebtesten und meistgespieltesten Trance-Hymnen überhaupt weltweit wahrscheinlich. Ja, die kann man immer noch ab und zu mal zwischendrin spielen, so als Classic. Kann man nicht immer wieder mal zwischendrin spielen, sondern sollte man ab und zu mal zwischendrin spielen, denke genau. ich mal. Ja. Ja, Delirium featuring Sarah McLachlan im DJ Tiesto In Search of Sunrise Remix. Ja. Geht, glaub, 11 Minuten irgendwas oder so. Lassen wir auch komplett durchlaufen. Ja, würde ich sagen. Also ich mixe halt dann ganz am Ende erst wieder. Ja. Also es war wahrscheinlich der Track, mit dem Tiesto richtig Aufsehen erregt hatte damals. Also ja, das war Remix. Das ist ein internationaler Durchbruch, würde ich sagen. Ja. Davor war natürlich auch schon sehr, sehr beliebt bei den ganzen DJs, Produzenten und auch innerhalb der Szene. Aber ich denke, mit dem Remix hat er sich überhaupt beim breiten Publikum richtig einen Namen gemacht. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man sowas remixen darf mit so geilen Vocals und so einer Künstlerin, kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Sagt es nicht so laut. Ja. Es gibt bestimmt sehr viele Leute, die hätten richtig viel falsch gemacht. Ja, bestimmt. Ja, aber natürlich schon sehr, sehr geil. Sarah McLachlan Vocals gibt es nicht so oft. Ja. Also das ist einfach mega. Playlist könnt ihr nachlesen auf www.plmr.com und auf selbiger Webseite könnt ihr auch bei mir ins Gästebuch posten, was für euch die geilste Tiesto-Produktion überhaupt war der letzten 9 Jahre.

Classics. Ja, heute Abend Tiesto Special. Vielleicht hat ja jemand später eingeschaltet und fragt sich, warum spielen Char und Delmar heute irgendwie auffällig wie die Tiesto-Sachen. Ganz einfach, heute Abend 4 Stunden lang Tiesto. Ja, so sieht's aus. Wir haben quasi jetzt die ersten beiden Stunden, die jetzt auch bald rum sind, nur Produktion, Remixe und sowas gespielt. Ja. Und nachher gibt's dann 2 Stunden aktuelles Set von Tiesto. Ja. Ja. Wir haben auch schon einige Anrufe bekommen, da hieß es, spiel doch unbedingt die und die Nummer noch von Tiesto. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir eigentlich jetzt nicht so direkt vor. Und dann hieß es, ja, warum nicht so mit die geilsten Nummern? Das ist halt schwierig, mein Tiesto hat keine Ahnung, wie viele geile Sachen schon gemacht. Und wir mussten uns eben auf verschiedene Sachen einigen. Ja. Deswegen auch, wir haben einige Anrufe bekommen wegen Airwave Remix von In My Memory. Konnten wir deswegen auch nicht spielen, weil Airwave ist ja nicht Tiesto. Ja. Zwar eine Tiesto-Single, aber wir spielen nur Tiesto eigene Produktion und Remixe. Ja, deswegen haben wir dann auch die Albumversion von In My Memory gespielt und ich denke, der Anrufer ist trotzdem zufriedengestellt. Genau. Ja. Die Platte, die im Hintergrund läuft, stammt ursprünglich aus dem Jahre 99, kam in Deutschland dann im Jahr 2000 auf East-West Major League Wonder. Es waren da noch Zeiten, wo auch mal große Firmen solche Mucke gemacht haben. Ja. Lange ist her. Vor allem halt eine Tiesto und Armin van Buuren Produktion. Ja. Haben wir vorhin schon mal was gespielt, Alibi Eternity. Ja. Auch sehr geil. Und er hat ja viele Sachen noch gemacht dann mit Ferry Corsten zusammen, mit Benno de Goy von Rank One zusammen und viele, viele andere Sachen. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann wieder ein anderes Special von Tiesto, so in einem halben Jahr oder so mit anderen Sachen. Ja, wobei ich die meisten Sachen jetzt schon gespielt habe, die ich jetzt so in meinem Archiv habe, so als Highlight. Ja, aber es gibt schon noch sehr viele Sachen. Ja, das spielst dann du. Dann spiel ich's. Ja. Much. Deluxe.